Kundgabe 781. Empfangen durch Bertha Dudde am 19.02.1939. Das Werk als Träger der Wahrheit. Vorausschau der geistigen Not. Solcher Art deine Aufgabe ist, dass sich der Herr selbst dir offenbart, um uneingeschränkt sich äußern zu können, wo die Notwendigkeit für das Heil der Menschen ersichtlich ist. Aller Kampf im Erdenleben gilt zurzeit nur der Gewinnung irdischer Macht, und es bleiben somit alle geistigen Interessen hinten angestellt. Ja, es wird so weit kommen, dass man alles Geistige zu übertönen versucht, dass man nur rein irdisch das ganze Leben betrachten und bewerten wird und jeglicher geistigen Einstellung Kampf ansagt. Und so wendet sich die Menschheit immer mehr dem Materialismus zu und verkennt gänzlich ihre eigentliche Erdenaufgabe. Und solcher Not auf Erden will der Herr entgegentreten und nun seinerseits die geistige Verbindung zu den Menschen erneuern und wiederherstellen dort, wo sie gänzlich verloren gegangen ist. Es mögen die Menschen diesen Weg zurückweisen wollen und sich auf das bisherige Wirken Gottes berufen, das solcher augenscheinlichen Beweise nicht bedurft habe. Auch sie werden einstens erkennen, wie nötig das Eingreifen Gottes jetzt geworden ist. Auch sie werden in der kommenden Zeit gewahr werden, wie gefährdet die geistige Lage der Menschheit ist und wie nur durch offensichtliche Beweise geistiger Kraft und geistigen Wirkens diesem gefahrdrohenden Zustand Einhalt geboten werden kann und wie andererseits wieder nur in der geistigen Erkenntnis der wahre Lebensinhalt zu suchen ist. Wie trotz äußerer Not und Bedrängnis doch die geistig regen und tätigen Menschen weitaus zufriedener und innerlich sicherer im Leben stehen als die irdischen Werte nachstrebenden Menschen ohne rechte Gotterkenntnis. Was ihnen auch äußerlich geboten wird an Reichtum, Ehre und weltlichen Freuden, kann nicht den geringsten Ersatz bieten für geistiges Erkennen und auch die Leere in ihren Herzen nicht bannen. Und um nun der Menschheit einen klaren Beweis zu erbringen, dass ihr Streben nach irdischem Gut wertlos und unsinnig ist, deutlich erkennbar in einem Augenblick durch die Macht des Allerhöchsten, um ihnen den Leerlauf ihres Lebens begreiflich zu machen, ist ein Geschehnis vorgesehen, das sichtlich nach oben weisen soll. In der geistigen Not der von diesem Geschehnis aufgerüttelten Menschheit wird das Verlangen wach werden nach Aufklärung oder Hinweisen. Es wird so mancher hören und wissen wollen, der bis dahin alles zurückgewiesen hat. Er wird nun aber vielmehr solchen Beweisen Glauben schenken, die offensichtlich Zeugnis ablegen vom Wirken Gottes als den bis zur Zeit bestehenden Überlieferungen, die noch die gleiche Ablehnung finden werden, weil sie den Menschen unverständlich sind und nicht als reine Wahrheit erkannt werden. Aus nun leicht erklärlichen Gründen sucht der himmlische Vater, allen diesen Willigen das rechte Licht zu bringen, und zwar in einer Form, die dem Denken und den geistigen Anforderungen der Menschen vollauf entspricht und nur den Willen des Einzelnen benötigt, um aufgenommen zu werden mit dem Herzen. Als künftiger Träger göttlicher Wahrheit soll dieses Werk Eingang finden unter der Menschheit. Und es werden daher keinerlei Bedenken und Sorgen die Herzen beunruhigen brauchen. Denn die geistige Kraft, die hinter der Entstehung dieses Werkes sich verbirgt, wird auch dieses schützen vor jeder Gefahr von außen. Der Zeitpunkt ist nahe herangekommen, wo ein erneuter Ansturm allen geistigen Bestrebungen gilt. Und es werden immer mehr Anforderungen an euch Menschen gestellt werden. Ein allgemeines geistiges Verflachen wird die Folge sein. Immer eifriger wird man bemüht sein, auszurotten, was die Menschheit noch zum Glauben an Jesus Christus leiten könnte. Es wird sich ein Zustand ergeben von so trauriger, geistiger Leere, dass den Menschen auch das irdische Leben in Wohlbehagen nicht mehr Befriedigung gibt. sie aber dennoch einer geistigen Lehre ganz ablehnend gegenüberstehen. Denn sie vermögen einfach nicht, ihren Gedanken jene Richtung zu geben, sondern sind voller Weltweisheit und ihr Denken lässt daher eine Umstellung ins Bereich des Geistigen nicht zu. Erhaben über die Lehren, die von einer ewigen Gottheit zeugen, sich ihres weisen Verstandesdenkens bewusst, durch und durch materiell eingestellt, ist ihnen der Glaube an Gott, an einen Erlöser, einfach unannehmbar. Die Finsternis des Geistes hat überhand genommen. Und so sind unsagbare Schwierigkeiten zu überwinden, soll die Seele eines solchen Menschen sich umgestalten. Dieser Zustand der Menschen steht nahe bevor. Nur ein verschwindend kleiner Teil hält am Glauben fest und wird daher angefeindet werden. Es bedürfen gerade diese wenigen Kraft und Trost in großem Maß, denn der Versuchungen werden viele an sie herantreten, um auch diese wenigen dem Herrn abtrünnig zu machen. So hat der Herr vorgesorgt und lässt aller Orten nahrhafte und kräftige Speise den Menschen zugehen. Wer aufmerket, der erkennt die Fäden, die sich unsichtbar weben vom Himmel zur Erde. Wer den Blick aufhebt zu Gott, fühlt auch seine Liebe. Bald werdet ihr Menschen, die ihr gläubig sein wollt, die ersten Anzeichen der geistigen Verwirrung zu spüren bekommen. Und so ihr nicht ganz fest stehet, werdet ihr wanken und suchen nach Trost und Kraft. Es kann dann auch geschehen, dass ihr die Sprache des Himmels nicht mehr erkennt, wenn ihr sie nur dort suchet und erwartet, wo sie euch bisher geboten wurde. Man wird euch alles zu erschüttern oder zu nehmen versuchen und dies so bewerkstelligen wollen, dass ihr in arge Not kommen werdet und dann den festen Glauben an den Heiland beweisen müsset. Und wer den Erlöser dann in sich hat, dessen Herz wird fest bleiben und ihn nicht dahingeben um äußeren Vorteils willen. Und die Kraft zum Widerstand werdet ihr diesem seinem Wort entnehmen müssen, und ihr werdet viel zu leiden haben für den Herrn, doch stets ertragbar, so ihr euch seiner Gaben von oben bedienet. Denn sie werden euch gegeben in weiser Voraussicht des Kommenden. Habet daher Acht, wie schnell diese Zeit über euch hereinbrechen wird. Gesegnet, wer sich an dem Wort, das göttliche Liebe euch gibt, nicht stößt. Wer voller Eifer sich dafür einsetzt und alle Kraft diesem entnimmt, denn er wird die Zeit der Prüfung überstehen. Amen.